Nummer 3. Sie hören eine Ansage in einem Delfinarium. Liebe Gäste, herzlich willkommen im Aquapark. Erleben Sie heute die atemberaubenden Delfinshows um 11, 13 und 15 Uhr. Die fröhlichen Säugetiere werden in einer 30-minütigen Show einmalige Akrobatik vorführen. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Betty, den Killerwal, in dem großen Bassin beim Füttern zu bestaunen. Falls Sie sich für Robben interessieren, lassen Sie sich nicht die Robbenshow im Aquarium 2 entgehen. Sie haben zu allen Shows freien Eintritt. Der Aquapark wünscht Ihnen noch einen schönen Aufenthalt.